Good morning, oh dear wonderful friends. Guten Morgen, unsere lieben, wundervollen Freunde. I trust all of you doing really well. Ich hoffe, dass es euch allen sehr gut geht. I want to thank you people. Ich will euch danken for all the wonderful feedbacks that we always get. Für all diese wundervollen Rückmeldungen, die wir immer wieder bekommen. Regarding the devotionals that we're doing here. In Bezug auf die Andachten, die wir hier machen. I have just had in 2 days I had 3 wonderful feedbacks. Innerhalb von 2 Tagen hatte ich 3 wundervolle Rückmeldungen. I mean, people really telling me that the devotional of the day has literally impacted their lives in a very magnificent way. Die Menschen erzählen mir, dass die tägliche Andacht ihre Leben wirklich auf eine großartige Art und Weise beeinflusst hat. Now, not just in general, oh, I'm so blessed with the devotional. Nicht nur im Allgemeinen, wie ich bin durch die Andachten so gesegnet, but really actually impacted them. Sondern es hat sie wirklich beeinflusst. And this makes us very, very, very glad. Dies macht uns sehr, sehr glücklich. Because we do what we do because we love God and we love people. Weil wir das, was wir tun, aus Liebe zu Gott machen und weil wir die Menschen lieben. And I always think carefully, what am I going to teach you in the devotional? Ich überlege immer sehr sorgfältig, was ich in den Andachten lehre. So I made a decision today that to do something I've actually never done like this. Heute fällte ich eine Entscheidung, etwas zu tun, was ich so noch nie getan habe. And I'm not going to teach on a subject. Ich werde nicht über ein Thema lehren. But I'm actually going to take a chapter of the Bible and I'm going to go through it. Ich nehme ein Kapitel aus der Bibel und gehe es durch. And I'm going to use the English Passion Translation. Ich benutze die englische Passion Übersetzung. Now I understand it doesn't exist in German, neither in Portuguese. I understand that. Ich weiß, dass es sie nicht auf Deutsch gibt, auch nicht auf Portugiesisch. Das weiß ich. So Daniel will simply translate freely and our wonderful people in Germany have to do the same thing. Daniel wird einfach frei übersetzen und unsere wundervollen Leute in Deutschland werden das Gleiche tun. I said Germany, I am sorry, it's in the German-speaking world. Ich sagte Deutschland, es tut mir leid, es ist in der deutschsprachigen Welt. Because we have people in different countries that work together. Wir haben Menschen in verschiedenen Ländern, die zusammenarbeiten. So, I use the Passion Translation almost every day for me personally. Ich benutze für mich persönlich die Passion-Übersetzung fast jeden Tag. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because it's a translation that makes me actually passionate about the Bible. Es ist eine Übersetzung, die mich tatsächlich mit Leidenschaft für die Bibel erfüllt. I've always loved the Bible since I was a child. Ich habe die Bibel immer geliebt, seit ich ein Kind bin. And you know, of course, there are some scholars, not scholars, but there are some, I almost said religious Christians. Aber es gibt einige Gelehrte, nicht Gelehrte. Es gibt einige, ich hätte fast gesagt, religiöse Christen. You know, they complain and say the Passion Bible is a too literal, it's a too loose translation. Die beklagen sich und sagen, die Passion Übersetzung ist eine zu freie Übersetzung. The Word of God has to be used in this translation. Das Wort Gottes muss in dieser Übersetzung benutzt werden. I personally think this is a very, very childish argument. Persönlich finde ich dieses Argument sehr kindisch. Because first of all, without the Holy Spirit, you're not going to understand the Bible anyhow. Denn zunächst einmal können wir die Bibel ohnehin, ohne den Heiligen Geist, nicht verstehen. That's the first thing. Das ist das Erste. Secondly, to really get everything out of the Bible, we need to study it in depth. Zweitens, um wirklich alles aus der Bibel herauszuholen, müssen wir die Bibel in der Tiefe studieren. Which means I go into the context, first law, first mention, Hebrew, Greek and all of these things. Das bedeutet, dass ich zum Kontext gehe, das Gesetz der ersten Erwähnung, das Hebräische und Griechische und all diese Dinge anschaue. But the third thing that I think... Das Erste, was ich denke, that the meaning of words have changed. Dass die Bedeutung der Worte sich geändert hat. Look, if I would say today that I am gay, wenn ich heute sagen würde, dass ich gay bin, my ministry would be over and I would be crucified. Wäre mein Dienst beendet und ich würde gekreuzigt werden. And okay, let's just accept it. Nehmen wir es einfach an. Why? Warum? Because when I say I'm gay, everybody immediately thinks that I'm a homosexual. Denn wenn ich sage, dass ich gay bin, denken die Menschen automatisch, dass ich homosexuell bin. But not even so long ago, the word gay had a completely different meaning in my lifetime. Aber vor nicht so langer Zeit hatte das Wort gay eine ganz andere Bedeutung zu meiner Lebenszeit. It meant happy. Es bedeutete glücklich. You know, you could say that Jesus makes me very gay. Man konnte sagen, dass Jesus mich sehr gay macht. So Jesus made me very happy. Also Jesus macht mich sehr glücklich. In fact, there are some old Christian books that use that word. Es gibt einige alte englische christliche Bücher, die dieses Wort benutzen. So, I'm telling you this to understand that words change over the years. Ich sage dies, um zu zeigen, dass Worte sich über die Jahre verändern. So to insist that you have to use a certain Bible version because that's the only right version doesn't even make sense. Darauf zu bestehen, dass wir eine bestimmte Bibelausgabe benutzen sollen, weil nur dies die richtige Ausgabe ist, ergibt nicht einmal Sinn. So we have to study. Wir müssen studieren. We have to discover what God is, what's God actually saying when he uses this word. Wir müssen entdecken, was Gott sagt, wenn er dieses Wort benutzt. I wanted to do this introduction because some people struggle with this idea. Ich wollte diese Einleitung machen, weil manche Menschen sich mit dieser Idee schwer tun. But I would encourage you personally to do what I do. Ich ermutige dich, das zu tun, was ich mache. Use study tools to study the Bible. Benutze Hilfsmittel, um die Bibel zu studieren. And then constantly change the different translations that you use. Und wechsle dann laufend die verschiedenen Übersetzungen, die du benutzt. You know, today I love the Passion, but maybe in a year's time I don't even want to read it anymore. I read the Message or I read whatever. Heute liebe ich die Passion, aber in einem Jahr vielleicht will ich sie nicht mehr lesen und ich lese die Message-Übersetzung oder welche auch immer. Or I read the Mirror Bible. Oder ich lese die Mirror Study Bible. So we are going on purpose to go through Romans 8 in the Passion Translation. Wir gehen absichtlich mit der Passion-Übersetzung durch Römer 8. Because it makes so many things come so alive, and for me there's nothing more beautiful when it's life and understandable. Es macht so viele Dinge so lebendig und für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn es lebendig und nachvollziehbar ist. So open your heart. Öffne dein Herz and allow the Spirit of God to teach you. Und erlaube dem Geist Gottes, dich zu lehren. Tomorrow we're going to start with Romans chapter 8, verse 1. Morgen beginnen wir mit Römer 8, Vers 1. I'll see you guys tomorrow. Leute, ich sehe euch morgen.